46 Jahre in der Kerkermauer, für ihn gab's keine Gnade und kein Bedauern. Niemand ist geheilt und befeindigt worden, um ihn am Ende auch noch zu ermorden. Rudolf Renn, sein Glaube war stärker als Kerker Schmerzen. Rudolf Renn, du lebst weiter in unserem Herzen. Und dafür legen sie ihn in Ketten. Doch seinen Stolz konnten sie nicht brechen. Und die Geschichte wird ihn als Rächen. Rudolf Renn, sein Glaube war stärker, Kraft und Schmerzen. Rudolf Renn, du lebst weiter in unseren Herzen. Mann, dann schaut es euch ruhig etwas länger an und schwört euch dann euer ganzes Leben für seine Mörder sein Vergeben. Rudolf Renn, dein Glaube war stärker als Kern und Herzen. Rudolf Renn, du lebst weiter in unseren Herzen. Rudolf Renn, dein Glaube war stärker als Kern und Herzen. Rudolf Renn, dein Glaube war stärker als Kerker Schmerzen.